herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 7, 2014. Der Kreis schließt sich, komischer Titel. Ja, so ist es. Aber ja, bei einigen Vorgängen dieser Woche kann man das schon sagen, dass langsam das alles so in sich stimmig wird. Aber wir kommen jetzt erstmal ganz langsam zu der ersten Meldung, die mich verwundert hat die Woche, und zwar Google kauft Slick Login und damit eventuell eine Möglichkeit zu einem in Anführungszeichen sicheren Einloggen mit Tönen, sprich zum Beispiel mit Stimme oder anderen Geräuschen, ja. Das, was zuerst mal seltsam klingt, ist auf jeden Fall zumindest mal von der Firma soweit theoretisch durchdacht, ja, wird wohl in Zusammenhang damit einer Zwei-Stufen-Authentifikation gehandelt, ja, also es ist natürlich noch nicht klar, was Google überhaupt damit vorhat, ja, nur hat Google offiziell gesagt, dass sie eben Slick Login gekauft haben und eben sich damit anschicken, eben die Authentifizierung etwas einfacher zu machen, ja? Und dass sie eben jetzt daran arbeiten, die großartigen Ideen eben von dieser Firma aufzugreifen, ja, und eben die Erfolge oder die Bestrebungen von den Leuten bei Slick Login zu teilen jetzt mit den Benutzern von Google. Ist schon ziemlich offen, ja, diese Ansage, was jetzt eigentlich los ist. Aber ich meine, klar, wenn man eine Firma kauft, da ist es noch nicht mal sicher, was wird jetzt passieren. Wird da das Produkt, das die Firma angestrebt hat, denn so umgesetzt, oder werden einfach die Leute nur integriert ins Google-Team? Ja? Das alles weiß man eben noch nicht, da muss man abwarten. Aber es zeigt auf jeden Fall mal, dass Google weiterhin sich Gedanken macht in Richtung Ändern des Loggings. Wir wissen ja, dass Google schon Bestrebungen hat, eben zum Beispiel mit USB-Dongles, ja, oder USB-Sticks den Login zu ermöglichen. Meiner Meinung nach eine ganz interessante und gute Möglichkeit, die aber für daheim interessant ist. Für unterwegs mit dem Handy beispielsweise, da kann ich mir vorstellen, würde das nicht so gut ankommen, ja. und von daher würde dann eben wieder darauf verzichtet werden, auf diese neue Sicherheitsstufe. Da könnte ich mir vorstellen, kommt dann eben das Slick-Login ganz gut, wenn eben mit Geräuschen, was das immer auch heißt, ja, sich einloggen könnte, ja. Das Problem, wo ich dabei sehe, ist natürlich, dass das Geräusch natürlich von anderen Leuten auch gehört wird. Wenn man sich zum Beispiel dann im Büro mit dem Satz einloggt oder mit dem Geräusch, dann wissen ja die Leute in der näheren Umgebung, ja, wie das Geräusch ist. Dann muss schon eine ziemlich gute Erkennung stattfinden, dass man auch wirklich festgestellt werden kann, wer macht dieses Geräusch. Also manche Sachen sind wirklich sehr dubios. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird oder ob das im Endeffekt dann überhaupt umgesetzt wird. Das ist ja noch gar nicht so sicher. Ja, also die Spekulationen könnten sich jetzt wieder überschlagen, aber ich lasse das jetzt mal ganz einfach, weil es so ja nichts groß bringt. Etwas anderes hat mich sehr geärgert die Woche, und zwar der Protesttag gegen die NSA-Überwachung wurde konsequent totgeschwiegen in den Medien. Ja, ich habe zwar letztes Mal, glaube ich, darüber berichtet, aber ich muss sagen, Schande, ja, Asche über mein Haupt, aber ich habe es auch vergessen. Ja, ich habe es vergessen. Warum? Weil einfach nichts mehr zu lesen war. Ja. Die elektronischen Medien, selbst da war nichts großartig zu lesen. Das finde ich besonders schade. Gut, die Medien an sich, also die normalen Medien, die Massenmedien, haben total versagt. Ja, und da muss man auch ganz klar sagen, dass eben die Presse eine Verantwortung hat, die sie im Westen jetzt, also die westliche Presse, nicht mehr erfüllt. Keinster Weise erfüllt diese Verantwortung. Es ist eine unglaubliche Farce, ja, dass so etwas komplett verbannt ist aus den Nachrichten oder eben so präsentiert wird, dass es möglichst wenig Leute mitbekommen. Aber die elektronischen Medien, auch die, haben hier total versagt. Und das ist sehr, sehr schade und zeigt aber auch, wie wichtig Bürgerjournalismus in Zukunft sein wird. Denn man kann sich nicht mehr darauf verlassen, auch nicht im Internet mehr, dass hier eine Berichterstattung erfolgt, die als unabhängig zu werden ist. Warum? Ganz einfach. Wer hauptsächlich auf englischsprachigen Seiten surft, der dürfte auf diese Meldung überhaupt gar nicht gestoßen sein. Ja, und wenn, dann nur so schlecht platziert, dass man eben wirklich Glück haben muss, diese Meldung überhaupt zu sehen. Ich habe sie jedenfalls nicht mehr gesehen. Ja. Und ich habe auch nochmal überprüft. Es war auf allen meinen englischsprachigen Quellen nicht ein einziger Hinweis auf diesen Tag. Bei Heise habe ich dann den Hinweis heute gelesen, ja, vom 11. Februar, weil ich das eben zur Recherche eben nutze, ja. Und da muss ich eben sagen, da gibt's auf jeden Fall noch Defizite und hier ist eine Chance für den Bürgerjournalismus, ja, hier in diese Kerbe reinzuhauen und das publik zu machen. Aber auch alle anderen Leuten sind darauf aufgerufen, den Internetbenutzern und auch den normalen Leuten zu sagen, hier geht mal dort und dorthin, ja, die und die Seite Bürgerjournalismus, wo denn die echten Nachrichten, die unabhängigen Nachrichten oder beziehungsweise eigentlich nicht unabhängigen Nachrichten, aber die Nachrichten überhaupt stattfinden, die eben vielleicht nicht ganz so gewollt sind, ja, von offiziellen Kreisen. Ziemlich schlimm, meiner Meinung nach, ja. Während in anderen Ländern die Leute froh wären, ja, eine freie Meinungsäußerung überhaupt in Anspruch nehmen zu können, wird diese bei uns freiwillig über den Jordan geschickt. Ja, freiwillig eigentlich von den Medien. Vor was haben die Medien denn Angst bei uns? Und wenn sie wirklich Angst haben, ist es dann wirklich notwendig? Ja, berichten die lieber über irgendeinen Hund von irgendeinem Promi? Ja, ich meine, klar, die haben da wahrscheinlich weniger Widerstand. Es sei denn, der Promi verklagt dann die Zeitung, weil Datenschutz vom Hund oder so. Ja, also. Ich finde es schon ziemlich übel, was momentan abgeht. Und ich bin auch sehr, sehr enttäuscht. Wie gesagt, am 11. Februar war eben dann The Day We Fight Back. Ja? Und tja, im Nachhinein wurden dann eben nicht sehr viele Aktionen festgestellt. Kein Wunder bei dieser Berichterstattung. Dementsprechend war eben das hauptsächlich beschränkt auf die Electronic Frontier Foundation. Ja. Und deren Organe und einige weitere Gesellschaften, die sich eben dafür einsetzen, ja, Vereine zum Beispiel Digital Courage und Digitale Gesellschaft. Und das war es auch größtenteils, ja. Und das ist schon ziemlich traurig, ja, das muss man ganz klar sagen. Ich hätte da mehr erwartet, aber ihr seht, dass selbst Leute, die sich damit beschäftigen, wie ich zum Beispiel, eben auch hier hin und wieder mal in der Presse auch mal wieder einen Hinweis drauf brauchen, damit man etwas nicht vergisst. Es geht einem ja eben noch andere Sachen um die Ohren, ja. Oder im Kopf rum, dass eben man sich hier nicht immer alles nur auf einen Tag oder eine Sache konzentrieren kann. Schön wär's kann. Und die Presse, wie gesagt, hat hier komplett versagt. Aber diesmal eben auch die Kritik an die elektronischen Medien, die Blogger, die hier ziemlich versagt haben. Ja, traurigerweise, das muss man schon sagen. okay. Also Yahoo will, ich will das Thema jetzt gleich abhangen. Ich könnte da jetzt wieder einige Zeit drüber sprechen, aber im Prinzip wird so viel darüber gesagt momentan, dass das jetzt nicht unbedingt erforderlich ist, denke ich, dass ich da jetzt auch nochmal ausführlich ausbreite mit diesem Spionageskandal. Ja, nur vielleicht nochmal ein Hinweis: Verschlüsseln. Und Verschlüsselung, wenn es richtig ausgeführt wird, ist sicher. Ja, das wird immer wieder belegt. Auch Snowden verschlüsselt seine Dokumente und hat sie verschlüsselt, die er übertragen hat. Und offenbar hat es sehr, sehr gewirkt, denn es ist wohl nicht gelungen, zum Beispiel ausfindig zu machen, ja, über welche Wege oder welche Dokumente Snowden mitgenommen hat. Ja, da kann ich nur sagen, haha, ja. Und das heißt aber auch, dass es noch nicht alles verloren ist. Verschlüsselung nutzen, ja, Privatsphäre ernst nehmen, und zwar auch gegenüber oder vor allem gegenüber der Regierung, so wie ich schon immer gesagt habe. Es ist eben doch ein Unterschied, ob man von einer Firma vielleicht Werbung geschickt kriegt oder ob die Regierung vielleicht weiß über einem was, ne, was vielleicht dann irgendwann mal zu seinem Nachteil verwendet wird. Ja. Genau, so ist es. So mancher Politiker muss hier in den Tagen jetzt schlucken, was vielleicht noch alles über den einen oder anderen Politiker in die Presse lanciert wird. Ja, das auf einmal so auftaucht, ne? Ein Schelm, wer die NSA dahinter vermutet. Gut, also Yahoo will in Zukunft mit der Kontextsuche punkten. Yahoo hat ja seine reguläre Suche tatsächlich abgegeben an Bing. Damals sozusagen outgesourced, ja, um ein furchtbares Anglizismus hier zu verwenden, ja, mal, also furchtbar. Aber dieses Outsourcing hat ja damals für einigermaßen Wellen gesorgt, weil damit hat Yahoo seine eigene Suche praktisch aufgegeben und ist auf das Microsoft Bing umgestiegen. Und jetzt kommt eben hier diese Ankündigung von Marissa Mayer, dass eben Yahoo in Zukunft langfristig gesehen, eben da umswitchen will, wieder auf eine andere Art von Suche, nichts wie die Google-Suchbox um, sondern mit einer Kontextsuche, ja, wo viel mit hineingezogen wird. Beispielsweise, wo hält man sich auf, was hat man vorher gesucht, ja, und so weiter und so weiter. Also verschiedene Daten werden da dann eben zusammengefasst und daraus wird dann eben ein Ergebnis im Kontext von der Suche abgeleitet. Im Prinzip ist es aber auch etwas, was Google zum Beispiel mit Google Now, ja, beziehungsweise mit der Google Spracherkennung in der Suche ja schon angeht. Das wird also sehr interessant werden, dieser Kampf, Yahoo, wieder zurück. Aber das wird eben noch dauern, das kann man nicht von heute auf morgen erwarten und da ist natürlich die Frage, die Konkurrenz schläft nicht. Also eine Kontextsuche kann man sich darunter auch in etwa so vorstellen, dass wenn man zum Beispiel eine Suche bereits ausgeführt hat, ja, beispielsweise man gibt dann einfach ein, welche Filme hat Johnny Depp gemacht, ja, oder in welchem Film war Johnny Depp der Hauptdarsteller. So, dann kriegt man die entsprechende Antwort beziehungsweise die Suchergebnisse und dann gibt man zum Beispiel als nächste Suche ein, wie alt ist er? Ja, mit einer normalen Suche macht das überhaupt keinen Sinn, weil die Suchmaschine das nicht bezieht auf die Suche, die man vorher eingegeben hat. Vom logischen Kontext her würde es aber sehr wohl Sinn machen. Man muss nicht immer den Namen nochmal komplett eingeben. Ja. Und das wäre zum Beispiel ein recht natürlicher Umgang mit der Suchmaschine. Nur da ist eben Google schon dran. Also man darf sehr gespannt sein, wie Yahoo das umsetzen wird. Damit alleine wird es sicherlich nicht getan sein. Ich denke eben, dass vor allem die Signale, die aber eigentlich ja schon Google hat, damit eine Rolle spielen würden. Ja, wo ist man, wo hält man sich auf, ja, wo geht man regelmäßig hin, was für Vorlieben hat man, Und so weiter und so weiter. Und dann kann man eben da eine Suche angeben und dann wird eben daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Ja, komplizierte Geschichte. Aber dazu muss ja Yahoo erstmal die Signale, die Daten bekommen. Ja. Und angesichts der momentanen Skandale ist natürlich schon fraglich, inwiefern man weiterhin solche Daten an Firmen geben soll, insbesondere an US-Firmen, ja, oder an britische Firmen. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie kommt das eben außerhalb von den USA an? Ja? Dieses neuere Propagieren sozusagen von dem Ganzen. Ja? Google hat die Signale schon. Ja? Die Leute machen das mehr oder minder schon so, weil sie es eben gewohnt sind. Und das ist gar nicht so abwegig. Ich suche ja permanent jetzt nach den ganzen Skandalen immer wieder Alternativen für bestimmte Google-Dienste. Ja? Und dann habe ich, habe auch etliche Apps auf meinem Android-Gerät beispielsweise ersetzt. Habe die meisten Dienste führe ich also nicht mehr. Google hat also keine Kontakte mehr von mir. Google hat keine Mails mehr von mir. Das habe ich alles auf lokal verlegt beziehungsweise auf deutsche Server gelegt und mache das mit anderen Diensten, die auch verschlüsselt sind und sicher sind. Aber dann kommt etwas sowas Banales, wo man eigentlich nicht weiter drüber nachdenkt. Ja, wie zum Beispiel Navigation, ja, Location Sharing. Das ist etwas, worauf ich zum Beispiel nicht mehr verzichten will, dass meine Bekannten, den ich auch mein Vertrauen ausspreche, auch sehen, wo ich gerade bin. Ja. Und da Alternativen dann zu finden, das ist schon ziemlich happig. Und einfach den Dienst abzuschalten, ist auch nicht so. Ne? Ja. Auch Messaging beispielsweise, das Chatten, ist gar nicht so ohne. Hangouts ist so gut geworden. Ich habe das früher immer propagiert. Ja, ja, jetzt kommt ist der Skandal da und jetzt sucht man Alternativen. Ich nutze jetzt Jabber über einen sicheren Client, zum Beispiel für Android Xabber. Also es geht auch IM Plus. Da kann man OTR benutzen und damit ist Berg schält, ja, wie man so schön sagt. Ne? Aber das ist eben gar nicht so einfach. Die anderen Leute müssen das dann auch nutzen. Und eben gerade mit der Navigation, ja, also sobald ich die Navigation nutze, dann hat Google alle möglichen Daten von mir, wo ich gerade bin, wo ich hinfahre, ja, und so weiter und so weiter. Also das geht einfach nicht so, ja. Oder die ganzen Google Now Dienste, ja, die man kaum noch vermissen will. Ja, es ist gut, wenn man sein Handy anschaltet und sieht, ah ja, okay, dort, wo ich normalerweise jetzt gleich hinfahre, ja, weil das weiß Google, ja, ich fahre jeden Sonntag oder jeden Montag von 15 Uhr bis 17 Uhr dort und dorthin, ja, dann weiß Google das und sagt mir dann, ja, aufpassen, ne? Auf dieser Strecke ist jetzt gerade etwas stärkerer Verkehr. Und wenn man dann zum Beispiel eine Verspätung hätte und man muss früher losfahren als normalerweise, dann sagt einem das Google Now auch. Und das ist schon ziemlich cool. Ja? Und so viele Kleinigkeiten, bei denen man eben nicht da zurückstehen will. Ja, ich weiß zum Beispiel, Wetter-Apps gibt's genug, ja. Genug Wetter-Apps. Aber trotzdem, ich habe zum Beispiel das Wetter über Google Now, ja, und ich sehe das jederzeit eingeblendet. Ich krieg die Wetterinfos, ja, direkt über oder von Google quasi in die Statuszeile eingeblendet. Das ist schon super. Aber auch da, klar, weiß natürlich Google, wo ich mich gerade aufhalte, ansonsten kann man ja keine Wetterdaten liefern, ja. So sieht's aus. Also es ist schon ziemlich kompliziert bei diesen Alltagsdiensten. Bei den besonderen Diensten, muss ich sagen, da war es eben gar nicht so leicht. Komischerweise ist die Umstellung, wo ich gedacht habe, das wäre am schwierigsten, nämlich bei Google Mail, ist mir super einfach gefallen. Ja, cooler, sicherer Mail-Server, Mail-Dienst gefunden, der alles verschlüsselt ablegt und in Deutschland sitzt. Kein Problem war das. Unglaublich. Ja? Und K9 Mail als Mail-Programm mit der Option, Mails direkt vom Handy auch mit GPG zu verschlüsseln, der absolute Hammer. Das ging wunderbar und jetzt laufen meine ganzen Mails über diesen Service, über dieses Programm und so. Das ist schon nicht schlecht. Da hatte ich eigentlich mehr Schwierigkeiten vermutet, ja, auch die Kontakte oder der Kalender, auch das geht wunderbar. Es gibt so viele Kalenderprogramme, die lokal, also auf dem Handy, die Daten speichern und überhaupt gar nicht in die Cloud übertragen. Da muss man gar nicht so lange gucken. Und schon klappt das dann auch. Ne? Fantastisch. Also das ist nicht schlecht, aber eben so andere Dienste, wo eben so im Hintergrund laufen und einem immer wichtige Informationen bieten, so dass man das eigentlich schon gar nicht mehr merkt, ja, aber es ist so einfach zu einem unverzichtbaren Tool geworden, das man da hat. Das wird schon schwieriger. Ne? Das wird schon echt schwierig. Gut, wie gesagt, ich bleib weiter dran natürlich hier bei dieser Sache. Nur, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht nur auf Yahoo schwenken. Also ob jetzt Yahoo oder Google meine Daten hat, das ist mir vollkommen egal. Ja? Und das spielt keine Rolle. Die entsprechenden Regierungsstellen in den USA bekommen diese Daten, egal ob das Yahoo oder Google ist. Ja? Und deswegen ist es schon ziemlich witzig. Außerdem ist auch grundsätzliche Frage, wer jetzt sagt, ach, Regierung ist mir nicht egal, ich möchte nicht, dass eine Firma das weiß, dann muss er sagen, muss man sich halt fragen, was ist wichtiger oder was ist schlimmer? Hat ja, Google meine Informationen oder hat Yahoo meine Informationen? Ja? Und Yahoo ist kein Zwerg. Vielleicht bei uns ist ein Zwerg, in den USA ist kein Zwerg. Ja? Und das ist auch ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Und schickt sich eben an, jetzt noch mehr Marktanteile wieder zurückzuerobern. Ich glaube, da werden auch noch mit harten Bandagen dann die Kämpfe ausgefochten gegen Google und Co. Also ich weiß nicht, ob jetzt Yahoo irgendwie sympathischer ist als Google. Naja. Apropos sympathisch, den Leuten scheint offenbar eine Sony PS4 wesentlich sympathischer zu sein als eine Xbox One von Microsoft. Denn die PS4 verkaufte sich im Januar jetzt doppelt so oft wie die Xbox One. Das ist ziemlich beeindruckend, zumal man sich fragt, wo denn die PS4-Geräte überhaupt herkommen. Ja, überall, wo man hinguckt, sind sie nach wie vor ausverkauft, während sich die Stapeln der Xbox One immer weiter vergrößern. Ja. Aber vielleicht ist das auch eben auch ein Zeichen dafür. Ja. Anscheinend wird alles, was an PS4 rauskommt, gekauft und die Xbox One-Konsolen stapeln sich, werden nicht alle gekauft. Ja. Jetzt ist natürlich immer hier auch wieder die Frage, inwiefern das eine Aussage ist für die Zukunft. Aber es ist ja nicht jetzt nur der Januar, es war schon vorher abzusehen am Erscheinungstag, was waren die Bilder ebenso, also doppelt so viel. Ja, und das Verhältnis 2 zu 1, das ist schon ziemlich heftig. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt ja nicht, dass 50% der Markt aufgeteilt ist, ja, sondern wesentlich mehr noch. Ja. Und das heißt, der Markt gehört momentan Sony und der PS4. Woran das liegt, ich weiß nicht, vielleicht auch die ganz, ganz schlechte Presse über die Xbox One wegen der Geschichte mit dem dauernd Zuhören, ja, und so weiter. Ich möchte eigentlich jetzt gar nicht so jetzt auf dieser einen Funktion herumreiten, aber es war halt etwas, wo in den Medien sehr negativ rüberkam. Und das sieht man auch mal wieder, wie stark die Meinung von den Medien beeinflusst wird. Ja. Und ja, das ist sowas, Meinungsbeeinflussung, ja, Kontrolle über Medien sind gar nicht so zu verachten. Das funktioniert. Das, was die Leute am TV hören, das ist für die meisten Menschen das, wonach sie sich orientieren. Ja? Und wenn im TV ständig etwas gesagt wird, so und so und so ist das, dann ist es auch so. Ja, ist nun mal leider ein großes Problem. Und die PS4 hier hat zum richtigen, oder Sony hat zum richtigen Zeitpunkt das Richtige an die Presse lanciert, nämlich, dass sie nach wie vor bei dem alten Konzept bleiben, ja, kein direkter Online-Zwang in dem Sinne, dass es nur noch Online-Games geht, beziehungsweise, dass nur noch die Spiel, also dass die Spiele nur noch für einen selbst sind, aber nicht mehr weitergegeben werden kann oder ausgeliehen werden kann an die Freunde. Ja, das war etwas, wo Microsoft einen riesen Fehler auch gemacht hat. Und dann kam die Reue zu spät. Mittlerweile geht eigentlich auch fast alles, nicht alles, aber fast alles, auch bei der Xbox One, so wie bei der PlayStation 4 nur. Das ist in den Köpfen von den Leuten ist es jetzt anders da drin. Und Sony hat sich sofort als großer Retter der Privatsphäre dargestellt zum richtigen Zeitpunkt und hat damit den Nerv offenbar getroffen. Zusätzlich, und das ist natürlich auch etwas, muss man ganz klar sagen, ist eben auch die Marke PlayStation ein riesen Magnet, ja. Ist ja nicht so, dass die PS3 irgendwie schlechtere Verkaufszahlen hatte, ne? Als andere Konsolen. Im Gegenteil, ja. Ich meine, gut, die Nintendo Wii war natürlich da mal der absolute Top-Renner und hatte den Markt fest im Griff, nur dann hat's eben Nintendo versaut mit der Nintendo Wii U. Ja. Also nix da. Ja. Gut, also PS4 doppelt so oft verkauft wie die Xbox One. Ja. Kein Wunder für viele, würde ich mal sagen. Ne? Aber Twitter-User, da werden sich doch einige gewundert haben, wenn sie auf Mashable beispielsweise von einem neuen Design gelesen haben, das auf Twitter wohl hier testweise schon aktiviert wird. Und das sieht Twitter wirklich aus wie Facebook. Ja. Also so ein richtiger Facebook-Style, auch dieses Magazin-ähnliche, ja, und von der Seitenaufteilung her, ich würde fast sagen, das ist sogar eine Mischung zwischen Facebook und Google+. Ja, weil oben diese Leiste mit Tweets und Fotos und Following und so weiter, das sieht eher nach Google+ aus, ja, und der Rest ist Facebook. Also, insgesamt so der erste Eindruck ist natürlich recht positiv, aber ich weiß nicht genau, ob das so ein richtig guter Schritt ist, hier Twitter jetzt anzupassen an das Design von Facebook. Ich weiß es noch nicht genau, was ich davon halten soll. Also, naja, ich weiß nicht. Schreibt gerade mal, is it a good idea to make Twitter look like Facebook, ja. Also, müssen wir schon mal gerade mal twittern, ja. ich kann es nicht sagen, aber schreckt das nicht ein paar Leute eher ab? Ja? Oder, also, ich meine, wie gesagt, mir gefällt das Design eigentlich, auch wenn ich was gegen Facebook habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da bewusst Leute gibt, die einen Facebook meiden wollen. Ja, ob das jetzt vom Design her so ist oder nicht, weiß ich nicht. Übrigens gibt es auch noch andere Zeichen, dass Twitter ein bisschen mehr Richtung mehr Inhalt gehen will. Twitter hat ja vor einiger Zeit auch einen Dienst gekauft, damit man auch richtig viele, also richtig Beiträge schreiben kann, so wie zum Beispiel bei Google+ oder auch bei Facebook, ohne diese 140 Zeichen Begrenzung. Die werden dann jetzt eben in Twitter direkt eingebunden, quasi mit einer 140 Zeichen Vorschau, ja, eigentlich was die meisten mit ihrem Blog bereits machen. Aber es gibt halt auch einige Leute, die sagen, was Blog, was denn dat? Nee, kenne ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht, ich will was schreiben. Zack, gut. Ja. Und für die Leute ist das natürlich dann ziemlich gut, ja, dass Twitter dann sowas anbietet. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das ist, wie der Dienst heißt. Ich hab's leider vergessen. wie dieser Dienst heißt. Mensch. Das weiß ich leider nicht mehr. Ist das, nein, das ist, nein, ich muss mal gucken, also es tut mir leid, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe den vor einiger Zeit mal entdeckt und ich weiß auch nicht, es wurde auch bei Twitter nicht groß propagiert im Moment, vielleicht Sind die sich schon noch nicht so sicher, was sie damit anfangen sollen, ja, oder ob sie das groß rausbringen sollen oder nicht. Vielleicht soll das ja auch irgendwann mal auf Twitter so gehen, ohne Zusatzdienst quasi. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Hinweis darauf, dass ich, wie auch immer, ob jetzt als externer Service oder direkt in Twitter, hier Twitter auch den Weg gehen will, etwas mehr mehr zu bringen an Inhalten, ja, wie eben bei Google Plus, weil Google Plus hat ein ziemlich großer Zuwachs, Facebook nach wie vor ungebrochen sehr, sehr stark, aber mit Twitter, da wird's immer ruhiger in der letzten Zeit, ja. Und es gibt ja auch noch kein Geschäftsmodell, wie denn Twitter jetzt Geld reinbringen soll. Das ist schon gar nicht so ganz nicht so einfach. Naja, zum Ende gibt's ja immer mal was Lustiges, ja, oder meistens jedenfalls. Und Twitter könnte sich vielleicht mal bei den Jungs, ich mache das jetzt öfters mit South Park, ja, könnte sich vielleicht mal bei den Jungs von South Park umgucken. Die haben nämlich in einer Folge eine tolle Idee vielleicht für Twitter, ja. Der Service nennt sich Shitter. Und was dabei rauskommt, das könnt ihr sehen, wenn ihr auf den Link klickt im Artikel, im Begleitartikel zu der Sendung da. So, und damit sind wir am Ende der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Informationen habt, nix wie her damit. Google Plus Rios Wochensicht und dann findet ihr die Seite. Oder ihr könnt mal eine Mail schreiben, rio@thenetcasts.com, ryo@thenetcasts.com. Dort findet ihr auf der Seite wochensicht.zenetcast.com, wochensicht.zenetcast.com, dort findet ihr auch einen GBG-Key, um mir eine verschlüsselte, sichere Mail zu schicken. Macht das, wenn ihr euch unsicher seid, ja. Und dort auf der Seite wochensicht.zenetcast.com, dort findet ihr auch alle Links und Informationen zu den Themen, die ich eben angesprochen habe. Damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!